Andacht vom 24.03.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Wie die Lilien wachsen. Heute früh habe ich über ein Kapitel nachgedacht, das ich sehr gern mag, Matthäus 6. In Kapitel 4 wurde er getauft, dann predigte er auf dem Berg und in Kapitel 6 spricht er über das Gebet. Es kommt das Vater unser, wie Jesus uns zu beten lehrte. Danach konfrontiert er drei Dinge: Geld und Geben, Beten, Fasten. Darüber möchte ich heute reden, über diese drei Dinge. Ich möchte mit euch teilen, was mich heute früh richtig erwischt hat. Es geht dabei um etwas, was viele von uns stresst. Sorge und speziell die Sorge um unsere Versorgung. Jesus hatte Jünger, es waren Männer. Und er tat etwas sehr Kraftvolles. Wenn man wirklich ehrlich ist, ist in den meisten Kulturen klar, der Mann versorgt die Familie. Jesus konfrontierte diese Einstellung. Als alleinstehender junger Mann hatte ich keine Sorge um mein Einkommen. Aber ab dem Moment, wo ich verheiratet war, sorgte ich mich, weil ich meine Frau versorgen musste, weil ich die Verantwortung für meine Kinder fühlte. Ich spürte da einen massiven Druck auf mir. Das, was ich jetzt sagen will, geht eigentlich nur auf Englisch. In den 80ern gab es viele mächtige Gebetskämpfer. Die nennt man Warrior. Ich war in meinen jungen Jahren ein Warrior. Ich war besorgt. Auf Englisch ist das fast der gleiche Klang. Warrior, Warrior. Ich erinnere mich gut, wie der Herr mich damals mit meiner Besorgtheit konfrontierte. Der Herr sagte: Reinhard, wenn du dich sorgst, sündigst du. Das gefiel mir gar nicht. Mein Herz wurde konfrontiert, meine Gesinnung wurde aufgedeckt. Aber zugleich war es so befreiend. Es geht also um Versorgung. Wir machen uns Sorgen um so vieles. Geld, Versorgung, die Pandemie. Viele denken, wenn sie genügend Geld hätten, wären die Sorgen vorbei. Doch das ist nicht wahr. Ich gebe dir einen goldenen Schlüssel. Jedes einzelne Ding, das mit Geld zu tun hat, hängt von deiner Herzenseinstellung ab. Du könntest Billionär sein und dich um morgen sorgen. Und du kannst nichts haben und glücklich sein. Es ist eine Frage der Einstellung im Herzen. Wir gehen zu Matthäus 6,26. Jesus sagt: Schaut auf die Vögel. Jesus sagt nicht: Was für ein netter Vogel. Dieses Schauen ist im Griechischen ein spezielles Wort. Es bedeutet genau hinschauen, beobachten. Wie denkt und funktioniert das Herz? Es braucht eine Vorstellung. Deshalb muss dieses Bild in unserem Herz ankommen. Wenn wir einmal diese Vorstellung im Herzen haben, dass der Vater im Himmel sorgt, haben wir Frieden. Ich stelle dir eine Frage. Beantworte sie für dich ehrlich. Wenn du morgen eine Rechnung über 3000 Euro zahlen sollst, sonst musst du dein Zuhause verlassen, wirst du gut schlafen? Wenn du nicht gut schlafen wirst, hast du kein Vertrauen in die Versorgung vom Himmel her. So war ich auch. Heute schlafe ich friedlich. Ich denke nicht einmal darüber nach. Hier ist, was Jesus in Vers 25 wortwörtlich sagt. Im Griechischen heißt es: Denkt nicht einmal darüber nach, was ihr essen oder trinken sollt. Was sagt Jesus am Schluss? Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Wenn du dich sorgst, lebst du nicht wie ein Glaubender. Hier offenbart sich dein Herz. Genau das Gleiche passiert zurzeit in der Welt. Das Herz der Menschen tritt zutage. Viele Christen haben keinen Vater, dem sie vertrauen. Kommen wir zu Vers 28. Hier ist ein Schlüssel, mit dem du gut schlafen kannst, auch wenn du morgen obdachlos bist. Betrachte die Lilien auf dem Feld. Schau genau hin, lerne. Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht so toll gekleidet wie diese Blumen. Viele Menschen, die diesen Vers nehmen, das hat mich heute früh getroffen, sie nehmen nur diesen Teil. Salomo in seiner Herrlichkeit ist weniger schön als die Lilien, also vertraue. Dabei wird ein wichtiger Teil weggelassen. Die Lilien, wie sie wachsen. Wie sie wachsen, ist der Schlüssel. Du musst dich damit befassen, wie die Lilien wachsen. Wie wachsen sie? Mein Freund, wenn du das kapierst, wie es mich heute früh erwischt hat, wirst du dich nicht mehr sorgen. Dein Leben wird sich ändern. Was lernen wir von den Lilien? Es sind zwei Dinge. Das erste, du musst loslassen, die Kontrolle deines Lebens abgeben. Das ist der Schlüssel der Hingabe. Eine Lilie kann nur wachsen, wenn sie loslässt und sich hingibt. Sie kann sich nicht anstrengen, um zu wachsen. Sie muss sich der Sonne hingeben, dem Regen, dem Licht. Es gibt so viele Menschen, die in so viel Anspannung leben. Ich muss dies tun, ich muss das machen. Leute, ich bin der Chef von Brazilian Kids Care. Ich leite die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Die Menschen um mich herum staunen, dass diese beiden Companies finanziell stabiler dastehen als ich selbst. Ich persönlich kann nicht garantieren, dass ich all meine Angestellten bezahlen kann. Aber Gott kann. Ich sage dir etwas. Jesus kam nicht vornehmlich, um dich von deiner Sünde zu befreien, sondern zuallererst, um dich von dir selbst zu befreien. Ich, Reinhard, war mein größtes Problem. Dieser Reinhard, der nicht kapituliert hat, war das Problem. Als Reinhard sich unter das Kreuz beugte, war das Problem gelöst. Und zweitens, du musst annehmen. Das ist der Schlüssel, der empfangen heißt. Wenn die Lilie nicht Licht und Wasser aufnimmt, kann sie nicht wachsen. Heute früh war das so genial. Ich verstand das so klar. Bisher habe ich das nicht so deutlich gesehen. Wir haben keine Versorgung, weil wir, wie sie wachsen, nicht verstanden haben. Wir müssen hören, was Jesus im Kontext sagt. Sucht euch nicht Schätze auf der Erde. Die irdischen Dinge sind vergänglich, aber wenn ihr nicht darauf achtet, wie Lilien wachsen, werdet ihr nicht frei sein von Sorge. Ich denke, mein Umgang mit Geld ist wie folgt. Ich will kein Geld sammeln und ich möchte großzügig sein. Es macht für mich keinen Sinn, Geld zu horten. Ich muss Gott fragen, wie ich das, was ich habe, in das Reich Gottes investieren soll. Das kann ich nur, wenn ich verstanden habe, wie sie wachsen. Wenn du das nicht kapierst, wirst du nie die Versorgung verstehen. Dann passt du darauf auf, dass du versorgt bist. Dann sagst du, Gott ist mein Versorger, aber sorgst selbst für alles. Das hat mich heute früh weggeblasen. Also, wenn du Geld brauchst, damit du morgen nicht aus deinem Zuhause rausgeschmissen wirst, musst du loslassen und dich hingeben und empfangen. Warum erlebe ich es häufig nachts, dass der Herr mir Dinge aufzeigt? Der Geist Gottes kann keine Botschaften in mein Herz schreiben, wenn ich in Anspannung bin. Aber nachts um 3 Uhr bin ich aufnahmefähig. Deshalb Wenn du dein Herz in Aufnahmeposition bringst, wirst du Dinge verstehen. Es gibt ein Buch von Jeanne Guyon, einer Französin, Experiencing God Through Prayer. Diese Frau lebte im Empfangen und in der Abhängigkeit von Jesus Christus. Ich werde nie vergessen, als Jesus zu mir sagte: Reinhard, ich möchte, dass du ein Kanal dafür bist, dass Millionen in mein Reich fließen. Aber du bist nicht aufnahmefähig. Als Jesus mich in die Position brachte, wo ich loslassen und annehmen konnte, konnte ich mein Herz beruhigen und empfangen. Weißt du, das erlebe ich immer wieder. Jeder will prophezeien, aber niemand will ruhig werden und empfangen. Es gibt Leute, die für mich übersetzt haben, von Englisch auf Portugiesisch. Ihr Englisch und Portugiesisch war sehr gut, aber sie waren zu angespannt. Sie konnten das nicht machen. Wenn ich mit meiner Anspannung auf die Vögel und auf die Lilien schaue, Gott ist ein guter Gott, es ist vollbracht, ich muss mich nicht sorgen. Das ist nicht empfangender Glaube, sondern Anspannung. Es geht ums Loslassen, um Entspannung. Das Wachstum ist ein Nebenprodukt. Dein Leben kommt nebenbei. Also, liefere dich aus und empfange. Das ist, wie ich bis hierher gekommen bin. Oft sitze ich in meinem Stuhl und empfange. Ich empfange so viel Offenbarung. Wie schreibe ich ein Buch? Ich sitze in der Stille und empfange vom Herrn. Ich denke nach, ich erhalte Offenbarungen, ich vertraue Gott. Das schreibe ich auf. Ich denke keine Sekunde an morgen. Immer, wenn ich in die Haltung komme, dass ich selbst sorgen muss, beruhige ich mich selbst. Ich höre sofort wieder damit auf und ich lasse wieder los. Das restliche Kapitel erklärt sich beinahe von selbst. Es ist die natürliche Reaktion auf, wie sie wachsen. Es ist einfach, dem zu gehorchen. Warum Kraft aufbringen für morgen? Morgen kommt von ganz allein. Warum Schätze sammeln hier auf Erden? Das macht keinen Sinn. Du lebst in einem dauerhaften Status des Empfangens. Du sagst: Jesus, was auch immer du für mich vorgesehen hast, nehme ich an. Und du stellst fest, dass Jesus besser für dich sorgt als für die Vögel. In Vers 30 heißt es: Gott sorgt für das Gras, das morgen gemäht und ins Feuer geworfen wird. Jesus spricht über Versorgung und sagte, dass wir die Versorgung von Gott genauso erhalten wie die Lilie. Jesus erklärt den richtigen Glauben und konfrontiert den kleinen Glauben ebenso wie den falschen, gestressten Glauben. Er zeigt uns den empfangenden Glauben. Schau, in einigen Monaten muss ich aus diesem Haus ausziehen. Hier wohnen Debbie, Clayton, Daniel, Marina, ich und Bacco. Neben diesen Menschen gehen hier viele andere Leute aus und ein. Wir haben Besuche, die für unterschiedliche Zeit bleiben. Es sind immer viele Personen hier. Unweit von uns wohnt Vinicius mit seiner Frau und drei wunderbaren kleinen Kindern. Er kommt auch oft. Viele Menschen fragen mich: Reinhard, wann suchst du endlich nach einem neuen Haus? Ich sage: Das Haus wird mich finden. Sie antworten: Reinhard, du hast Verantwortung. Ich habe gelernt, wenn ich lebe wie eine Lilie, wenn ich die Luft aufnehme, den Boden nutze, das Sonnenlicht annehme, den Regen trinke, kann ich loslassen. Ich muss mich nicht um morgen sorgen. Das neue Haus wird mich finden. Ich werde mich freuen. Ah, da bist du ja. Und ich kann staunen. So sorgt der himmlische Vater für mich. Ich sage dir was. Ich bin wirklich sehr gut organisiert. Das ist für Daniel sehr anstrengend, aber er lernt immer weiter, mich trotzdem zu lieben. Also, ich bin gut organisiert, aber sorge ich mich um morgen? Nein. Drittens, wenn du gelernt hast, in Loslassen, Hingabe und Empfangen zu leben, wirst du Überfluss erleben. Dann staunst du über deine Blüte. Es gibt keinen Überfluss, wenn du angespannt bist, denn dann kann nichts fließen. Wenn du weißt, dass die Versorgung kommt, weil du loslässt und empfängst, wird sie fließen. Das Morgen kommt morgen. Lasst uns heute genießen, was da ist. Ich saß heute früh in meinem Stuhl. Ich dachte nach über Wachsen, Loslassen, Hingabe, Empfangen. Mitten in dieser Zeit sagte Jesus zu mir: Ich möchte, dass du dieser Person 1000 Reals gibst. Ich sagte zu Jesus: Okay. Ich kann jederzeit alles weggeben, was ich habe. Jesus braucht es mir nur zu sagen. Wenn du Unfrieden und Stress hast, wirst du das nicht erleben. Aber wenn du auf die Schlüsselworte Jesu achtest, wie sie wachsen, wenn du beobachtest, wie Blumen wachsen, dann wirst du ihre Schönheit sehen und erfahren, wie der Überfluss fließt. Das Wachstum ist nicht meine Verantwortung, die Versorgung auch nicht. Meine Aufgabe ist Loslassen und Empfangen. Die Lilie kann auch nicht von sich aus wachsen. Schau auf die Lilien. Nicht nur auf die Lilien, auf ihr Wachsen. Hör auf, es selbst zu tun. Lass los. Kontrolliere nicht mehr. Lerne zu empfangen. Kein Stress. Komm zur Ruhe, empfange. Nimm's an. Sag: Danke, Jesus.